Erster im 9. Jahr der Herrschaft von König Zedekia kam König Nebukadrezar von Babel mit seinem ganzen Heer nach Jerusalem, um die Stadt zu belagern. Zweiter im 11. Jahr von Zedekia wurde die Stadtmauer schließlich durchbrochen, nachdem die Belagerung fast 2 Jahre gedauert hatte. Dritter, alle hohen Beamten des Königs von Babel kamen in die Stadt und setzten sich an das Mitteltor, um ihre Macht zu zeigen. Vierter, als König Zedekia und seine Soldaten die Feinde sahen, flohen sie nachts durch den Königsgarten und versuchten, die Büste zu erreichen. Fünfter, die babylonischen Truppen verfolgten sie jedoch und holten Zedekia bei Jericho ein, woraufhin sie ihn zur Verurteilung nach Ribla brachten. Sechster, in Ribla ließ der König von Babel die Söhne von Zedekia und alle Adligen aus Juda vor den Augen des Königs töten. Siebter, danach ließ er Zedekia blenden und legte ihn in Ketten, damit er als Gefangener nach Babel gebracht werden konnte. Achter, die Babylonier verbrannten den königlichen Palast sowie die Häuser der Bürger und rissen die schützenden Mauern von Jerusalem nieder. Neunter, Nebusaradan, der Anführer der Leibwache, verschleppte die restlichen Bewohner und die Überläufer, die sich ergeben hatten, nach Babel. Zehnter, er ließ jedoch einige arme Leute im Land zurück, die keinen Besitz hatten, und gab ihnen Weinberge und Felder. Elfter, König Nebukadrezar gab seinem Offizier Nebusaradan einen besonderen Befehl, der den Propheten Jeremia betraf. Zwölfter, er sagte, suche ihn und sorge gut für ihn, damit ihm nichts Schlimmes passiert, und erfülle ihm jeden Wunsch. 13. Deshalb schickten die obersten Beamten des Königs von Babel Boten aus, um den Befehl ihres Herrschers auszuführen. 14. Sie holten Jeremia aus dem Gefängnishof und übergaben ihm Gedalia, damit dieser ihn sicher zu seinem Haus brachte. 15. Während Jeremia noch im Gefängnishof gefangen war, hatte er eine Botschaft vom Herrn erhalten. 16. Er sollte dem Äthiopier Ebed-Melech sagen, dass Gott seine Drohungen gegen die Stadt wahr machen würde, so dass Ebed-Melech es selbst sehen könnte. 17. Gott versprach jedoch, ich werde dich an jenem Tag retten, damit du nicht in die Hände der Männer fällst, vor denen du dich fürchtest. 18. Er würde überleben und nicht durch das Schwert sterben, weil er Gott vertraut hatte, während die Stadt zerstört wurde.